bleibt sie still, ja still und flüstert leise. Mein Schlesierland, mein Heimatland, so von Natur, Natur in alter Weise. Wir sehen uns wieder, mein Schlesierland. Wir sehen uns wieder am Oderstrand. Ein heller und ein